Erster im 14. Jahr von König Hiskia griff Sanherib, der König von Assyrien, alle befestigten Städte Judas an und eroberte sie. Zweiter danach sandte der König von Assyrien den Rabsake von Lachis mit einer großen Armee nach Jerusalem zu König Hiskia. Er stellte sich an der Wasserleitung des oberen Teiches auf, an der Straße zum Wokerfeld. Dritter daraufhin gingen Eljakim, der Sohn Hilkias und Palastverwalter, Sebna, der königliche Schreiber, und Jo, der Sohn Asafs und Chronist, zu ihm. Vierter der Rabsake sagte zu ihnen, sagt Hiskia, der große König von Assyrien lässt euch sagen, warum bist du so zuversichtlich? Fünfter glaubst du, dass Worte allein genügen, um einen Plan und die nötige Kraft für den Krieg zu haben? Auf wen verlässt du dich, dass du dich gegen mich gestellt hast? Sechster sieh mal, du verlässt dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab, auf Ägypten. Er sticht jedem in die Hand und verletzt sie, der sich darauf stützt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die sich auf ihn verlassen. Siebter, wenn ihr mir aber antworten wollt, wir verlassen uns auf Jahwe, unseren Gott. Dann ist das derselbe Gott, dessen Höhen und Altäre Hiskia entfernt hat, als er Juda und Jerusalem befahl, nur vor diesem einen Altar anzubeten. Achte also gut, geh doch eine Wette mit meinem Herrn, dem König von Assyrien, ein, ich gebe dir 2000 Pferde, wenn du genug Reiter für sie finden kannst. Neunter, wie willst du dann den Angriff eines einzigen Hauptmanns von den kleinsten Dienern meines Herrn abwehren? Und trotzdem verlässt du dich auf Ägypten wegen seiner Streitwagen und Reiter? Zehnter, bin ich etwa ohne Jahwes Erlaubnis in dieses Land gekommen, um es zu zerstören? Jahwe selbst hat mir befohlen, geh in dieses Land und zerstöre es. Elfter, da sagten Eljakim, Sebna und Jo zum Rabsake, bitte sprich Aramäisch mit deinen Dienern, denn wir verstehen diese Sprache. Sprich nicht auf Judäisch mit uns, damit die Leute auf der Mauer es nicht hören. Zwölfter, der Rabsake aber antwortete, hat mein Herr mich etwa zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, um das zu sagen? Nein, er hat mich zu den Männern auf der Mauer gesandt, damit sie mit euch ihren eigenen Kot essen und ihren Urin trinken müssen. Dreizehnter, danach stellte sich der Rabsake hin, rief laut auf Judäisch und sagte, hört die Worte des großen Königs, des Königs von Assyrien. 14. Der König sagt, lasst euch nicht von Hiskia täuschen, denn er kann euch nicht retten. 15. Und lasst euch nicht von Hiskia mit Jahwe trösten, wenn er sagt, Jahwe wird uns sicher retten, diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien fallen. 16. Hört nicht auf Hiskia. Denn der König von Assyrien sagt, schließt Frieden mit mir und gebt euch mir hin. Dann könnt ihr alle von eurem Weinstock und Feigenbaum essen und das Wasser aus eurer Zisterne trinken, 17. bis ich komme und euch in ein Land bringe, das eurem Land ähnlich ist. Es ist ein Land mit viel Getreide und Wein, ein Land mit Brot und Weinbergen. 18. Lasst euch nicht von Hiskia verführen, wenn er sagt, Jahwe wird uns retten. Haben die Götter der anderen Völker etwa ihr Land aus der Macht des Königs von Assyrien gerettet? 19. Wo sind die Götter von Hamat und Apat? Wo sind die Götter von Sepharwaim? Und wo sind die Götter des Landes Samaria? Haben sie etwa Samaria aus meiner Macht gerettet? 20. Welcher der Götter dieser Länder hat sein Land aus meiner Macht gerettet? Warum sollte Jahwe dann Jerusalem aus meiner Macht retten können? 21. Sie schwiegen und antworteten ihm nichts, denn der König hatte befohlen, antwortet ihm nicht. 22. Danach kamen Eljakim, der Sohn Hilkias und Palastverwalter, Sebna, der königliche Schreiber, und Jo, der Sohn Asafs und Chronist, mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia und berichteten ihm, was der Rabsake gesagt hatte.